Lokomotive Telekom Fernsprechkabine Nansenstraße, ungefähr Höhe Flügerstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine funktionierende Beleuchtung sowie ein Hinweisschild der Telekom mit der Aufschrift hier, Ausrufezeichen, kostenlos telefonieren, 0800 0800 108 wählen. R-Gespräch, Doppelpunkt, da zahlt der Angerufene. Nur für Verbindungen ins Festnetz von T-Com. Ja, ansonsten, außer einer Zigarettenkippe und einem BVG-Fahrschein hier in der Nansenstraße mit Beleuchtung, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.